Männer und Frauen, gibt das Schicksal uns die letzte Chance in die Hand. Noch einmal haben wir die Möglichkeit, zum Volk zu sprechen. Noch einmal rast über Deutschland diese Aufklärungskampagne. Und noch einmal horchen die Ohren auf, schärfen sich die Augen, schlagen die Herzen hoch und werden heller die Sinne. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Wir wollen, dass Deutschland vom Makel der Kriegsschuld freigesprochen wird. Und wenn die Welt diese Forderung sieht, dann werden wir den Versailler Vertrag für null und nichtig erklären. Man hat in Lausanne nur über Geldfragen verhandelt. Vor den Geldfragen aber steht für uns Nationalsozialisten die Ehre. Wir lassen es nicht mehr zu, dass die deutsche Nation